بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Brüder, Alhamdulillah, ich freue mich wieder hier zu sein. Alhamdulillah, wie lange ist jetzt her? Halbes Jahr? Allah musta'an. Inshallah, auch wenn es ein halbes Jahr ist, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, was wir bisher gemacht haben. Zwar, wir machen Aqidah. Wer weiß, was bedeutet Aqidah? Ich frage mal ein bisschen so in die Runde. Wer hat ein bisschen aufgepasst? Oder was ist Aqidah? Um was geht's? Wer kann mir was sagen? Um was geht Aqidah? Wenn wir sagen Aqidah, was versteht ihr unter Aqidah? Ha? Wer sagt mir was? Du hast hier schöne Blätter und so. Ich habe was aufgeschrieben. Was fällt dir an als erstes? Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr hört Aqidah? Sag mir mal so. Glaube. Glaube. Was sagst du? Als Erste, was fällt als Erste ein? Die Glaubenslehre. Glaubenslehre. An Gott glauben, haben wir ihm was dabei gesagt. An Gott glauben. Tauhid. Glaube an Gott. Glaubensgrundkenntnis. Glaubensgrundkenntnis. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Glauben, die Glaubensgrundlagen im Islam, was unseren Glauben ausmacht. Und wir haben gesagt, unter Aqidah fallen die ganzen sechs Säulen des Iman. Ja, der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, die Propheten und so weiter. Und die größte Kategorie von dieser Sache ist natürlich der Glaube an Allah. Und diese bezeichnen wir als Tauhid. Tauhid, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala in all den Angelegenheiten eins machen, dass wir ihm nichts beigesellen, dass wir ihm keine Götze nebenbei geben, sei es ein Engel oder ein Prophet oder sonst ein rechtschaffener Mann, dass wir in allen Angelegenheiten, in der Herrschaft, in der Anbetung, in seinen Namen und Eigenschaften ihn eins machen. Ihm nichts beigesellen und ihn als einzigen anerkennen und dieses Gefühl nach außen hin tragen und unsere Taten des folgen lassen. Also nicht nur sagen, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, aber mach dann trotzdem Schirk. Nein, sondern du glaubst daran, dass es einen Gott gibt mit deinem Herzen, du bezeugst es mit deiner Zunge und du lässt dem auch Taten folgen. Und wir sind immer noch in dieser ersten Kategorie, At-Tawhid. Und wir haben einige Bücher durchgenommen, oder einige kleine Schriften haben wir durchgenommen und wir sind immer gelandet bei den vier Grundsätzen. Wir sind gelandet bei den vier Grundsätzen und wir haben zwei davon gemacht. Die erste war, dass die Mushrikin oder die Kuffar, die zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam lebten, sie haben Tawhid al-Rububiyya gemacht, also Tawhid in der Anbetung haben sie gemacht, in der Herrschaft gemacht. Also sie haben gesagt, Allah ist derjenige, der den Himmel herabkommen lässt, Allah ist derjenige, der uns versorgt, Allah ist derjenige, der Leben gibt, Allah ist derjenige, der Leben nimmt und so weiter. Die haben diese Sachen alle bezeugt. Aber trotz dessen hat sie das nicht zu Muslimen gemacht. Also das allein hat nicht gereicht. Obwohl sie diese Sache bezeugt haben, gesagt haben, Allah ist derjenige, der dies und das macht, hat das nicht gereicht, weil der vollständige Iman in dieser Sache, der vollständige Tawhid nicht da war. Und sobald an dem Tawhid nur ein bisschen gekratzt wird, ist er nicht mehr vollständig. Sobald eine Sache fehlt im Tawhid, ist er nicht vollständig. Und wenn der Tawhid nicht vollständig ist, dann sind unsere Taten nicht vollständig. Möge Allah uns bewahren. Die zweite Grundlage war, dass sie sich Vermittler nehmen zwischen ihnen und Allah mit der Aussage, sie bringen uns doch Allah näher. Sie haben, also das war der zweite Grundsatz, sie haben gesagt, ja, wir nehmen, Allah ist unser oberster Herr, aber wir wollen auch Vermittler zwischendrin nehmen. Das waren die Götzen, die sie in der Kaaba hatten oder Al-Lat al-Uzza, was wir später kommen. Sie haben Vermittler zwischen ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala genommen. Und das ist die zweite Grundlage, wo sie gesagt haben, ja, sie sind Fürsprecher für uns, sie werden uns bei Allah ein gutes Wort einlegen oder wir können doch nicht direkt mit Allah reden, ich brauche einen Vermittler, ja, wie wir das letzte Mal auch erwähnt haben, dass sie sagen, hier heutzutage, wenn ich zum König gehen will, zum Präsidenten gehen will, ich kann auch nicht direkt mit ihm reden, ich brauche über 10, 20 Vermittler, bis ich bei ihm gelandet ist oder bis mein Wort bei ihm gelandet ist. Wir sagen, bei Allah subhanahu wa ta'ala ist anders. Allah braucht keine Vermittler. Du kannst mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt reden und du brauchst keine Vermittler zwischen ihnen zu nehmen. Das war die zweite Grundlage, dass sie gesagt haben, wir nehmen sie nicht als Götter, sondern nur als Vermittler. Also wir machen nicht Schirk, aber nur indirekt. Sozusagen. Wir machen nicht Schirk, nur indirekt. Ja, subhanallah. Die dritte Grundlage, die besprechen wir heute. Und zwar sagt der Sheikh hier, er sagt, أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. Dass der Prophet صلى الله عليه وسلم ist zu Leuten gekommen, ist zu Leuten erschienen oder ist zu ihnen gekommen, die unterschiedlich in ihrer Anbetung waren. Sie haben unterschiedliche Sachen angebetet. Er sagt, منهم من يعبد الملائكة. Einige von ihnen haben Engel angebetet. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. Manche haben Propheten und rechtschaffene Leute angebetet. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. Manche haben Bäume und Steine angebetet. Er sagt, وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. Manche haben die Sonne und den Mond angebetet. Und dann sagt der Sheikh hier, er sagt, وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sie alle bekämpft in dieser Sache. Er hat nicht unterschieden. Er hat gesagt, ja okay, du betest Prophet an, kein Problem, du betest Steine, dich bekämpfe ich. Nein, er hat alles, weil es gibt keinen Unterschied. Yani, ob du diese Art von Schirk machst oder diese Art von Schirk machst, es gibt keinen Unterschied. Deswegen hat er alle gleichzeitig bekämpft. Daran sieht man schon, subhanallah, an dieser Sache, dass das überhaupt schon vorhanden war. Dass das vorhanden, diese Sache war schon vorhanden zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er wurde zu ihnen gesandt. Daran sieht man die Hässlichkeit ihrer Anbetung. Ja, dass sie konnten sich nicht auf einen Nenner kommen. Sie konnten nicht sagen, okay, wir beten jetzt alle die Sonne an, wir beten alle den Stein an, wir beten alle den Mond an, sondern die einen haben die Sonne angebetet, die anderen Engel, die anderen Propheten, die anderen dies, die anderen jenes, bis sie dazu gekommen sind, haben gesagt, manche beten Datteln an, und wenn sie Hunger hatten, haben sie ihre eigenen Götter gegessen, wie sie Lust hatten. Das war so extrem, subhanallah, dass die Muschrikin in dieser Sache nicht mal zu einer Sache gekommen sind. Sogar, und im Gegensatz dazu stehen die Muwahhidin. Wir haben die Mushrikin und sie kommen nicht auf einen Nenner. Und wir haben die Muwahhidin, das sind diejenigen, die bezeichnet man diejenigen, die Tawhid machen, die Allah eins machen. Die kommen in allen ihren Sachen auf einen Anbeter, auf einen Nenner. Und sie beten Allah subhanahu wa ta'ala eins an. Sie sind viele, und sie beten Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Muwahhidin. Und wir haben viele, sie beten viele Götzen an. Das sind die Mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Yusuf, sind denn verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der Allbezwinger? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sind denn viele Götter besser, dass du verschiedene Götter hast, oder ein einziger Gott? Was sagt ihr? Sind es mehrere Götter besser oder ein einziger Gott? Ein einziger Gott ist besser, ein einziger Herr ist besser, subhanallah. Warum? Weil stell dir vor, wir hätten zwei, drei Götter, Herren. Ja, wenn wir zwei, drei Götter, der eine sagt, geh nach rechts, der andere sagt, geh nach links, hast schon ein Problem. Du weißt nicht, wem du folgen sollst. Und so ist das, subhanallah. Deswegen kann ein Diener nur einen einzigen Herrn haben. Er kann nicht zwei oder drei Herren haben, weil das wird Probleme. Der eine Herr sagt ihm so, der andere Herr sagt ihm so. Und dann gibt es Probleme. Subhanallah. Und diese Sache zeigt die Einheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich, man sieht auch, dass das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala allein ist. Er hat befohlen, dass man nur ihn alleine anbeten soll. Das ist die richtige Religion, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ihr dient außer ihn nur Namen, die ihr ihm gegeben habt. Also diese Götter, die sie damals hatten. Ja. Wer hat diese Götter erfunden? Wo kommen die? Wer hat die auf die Welt gebracht? Sie selber. Sie und ihre Väter haben diese Namen gegeben. Ja. Sie haben gesagt, der heißt so, dieser Gott heißt so. Sie haben selber diese Namen gegeben, subhanallah. Und dann betest du ihn noch an. Allah musta'an. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr und eure Väter, ihr und eure Väter habt ihnen die Namen gegeben, für die Allah euch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist Allah alleine. Allah gehört das Urteil alleine. Subhanallah. Er bestimmt, wer wann was machen darf. Er hat befohlen, dass ihr ihn nur alleine dienen sollt. dass er ihn alleine dienen soll. Das ist die richtige Religion. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet. Das ist die richtige Religion. Nicht, dass du die Sonne anbetest, Mond anbetest. Wie die manche Christen und manche griechische Religion. Die haben für jede Sache einen Gott. Auch wenn man sagt, wie die Christen noch, ja, die sagen, wenn ich auf die Reise gehe, Sand so und so. Wenn ich dahin gehe, Sand so und so. Genau das gleiche mit Griechen auch. Die haben für Krieg einen Gott, für Frieden einen Gott, für Liebe einen Gott. A'udhu billah. Ja, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, doch die meisten Menschen wissen nicht. Und so ist das, subhanahu wa ta'ala. Die meisten Menschen wissen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns im Koran auch das Beispiel von jenen, die mehrere Herren haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das schon im Koran erklärt. Er sagt, Allah prägt als Gleichnis dasjenigen von einem Mann, in dem man sich mehrere Herren teilen, die sich miteinander nicht vertragen, und einem Mann, der nur einem Herrn gehört. Sagt, sind denn beide gleich? Allah subhanahu sagt, sind denn beide gleich? Alles Lob gebührt Allah, doch die meisten Menschen wissen nicht. Er sagt, Allah prägt euch das Gleichnis. Wir haben zwei Männer. Ein Mann, der hat mehrere Herren, also zwei Sklaven. Er hat mehrere Herren, mehrere Leute, die ihn über ihn bestimmen. Und einen, er hat nur einen einzigen Herrn. Er sagt, sind die gleich? Er sagt, warum? Weil diese Herren, sie machen Probleme untereinander. Der eine sagt so, wie wir gerade erklärt haben, der eine sagt so, der andere sagt so. Das steht alles im Koran, subhanallah. Brauchen wir gar nicht weitergehen. Er sagt, doch die meisten Menschen wissen es nicht, subhanallah. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gegen alle sie gesprochen. Er hat sie allesamt bekämpft. Denn Schirk ist Schirk. Es gibt keinen Unterschied. Weil, subhanallah, hier ist auch eine Antwort für jene, die behaupten, ja, es gibt einen Unterschied, wenn man Götzen anbetet und wenn man gute Leute anruft. Das ist wichtig, weil unter den Muslimen gibt es Leute, die sagen, wir sagen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wir sagen diese Sache, ja, du kannst doch nicht zu uns sagen, wir sind Muschrikin, wir sind wie diese Götzendiener, ja, bloß weil wir einen Toten anbeten, ja, oder anrufen, sie sagen nicht anbeten. Ja, nur, dass wir sagen, wir schlachten für ihn, wir sagen, ja, Sheikh, kannst du mir ein Kind geben? A'udhu billah. Ja, Sheikh, kannst du mir Regen geben von meinem Feld? Ja, diese Sachen, hier in dieser Sache ist eine Antwort für all jene, die sagen, dass es gibt einen Unterschied. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie alle bekämpft. Alle zusammen, ohne Ausnahme. Subhanallah. Ob er einen Stein angebetet, einen Mann angebetet, ein Prophet, ein Engel, egal was, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts zugelassen. Denn Schirk ist Schirk, egal wie du es benennst, egal wie du es transformierst, egal zu wem du Schirk machst, sobald du Schirk machst, hast du ein Problem, subhanallah. Es gibt auch keinen Unterschied, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bete Allah alleine an und geselle ihm nichts bei. Kann man da was falsch verstehen? Allah sagt, bete Allah alleine an. Wir haben am Anfang erklärt, es gibt klare Sachen. Die Tawhid ist im Koran klar und eindeutig. Die Verse von Tawhid im Koran und von Tawhid und von Schirk sind klar. Allah sagt, bete Allah alleine an und geselle ihm nichts bei. Jetzt kommen die anderen. Nein, da steht, bete Allah alleine, aber gesell ihm auch was bei. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert nicht, subhanallah. Und die Sache ist, im Arabischen, er sagt, la tushriku bihi shay. Sagt shay, also es ist unbestimmt im Arabischen. Er sagt nicht die Sache, er sagt eine unbestimmte. Gesell ihm nichts bei, egal was es ist. Versteht ihr? Das ist eine Sache aus dem Koran. Subhanallah. Das ist, was die Tafsir-Gelehrten sagen, die Sache. Diese eine kleine Wort. Ja? Wäre dieses Wort bestimmt gewesen, ja? Wie wir zum Beispiel sagen, ein Auto oder das Auto. Ein Auto ist unbestimmt. Das Auto ist bestimmt. Ja, und wenn wir sagen, Allah sagt hier, Shay, also unbestimmt, Nekir, er sagt nichts, bete ihm nichts an. Er sagt nicht, bete ihm keine Engel, keine Steine, kein Ding, aber gute Menschen dürft ihr mir beigesellen. Sagt er nicht. Er sagt, bete, geselle ihm nichts bei. Nichts, subhanallah. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba uns beibringen wollten. Und das ist der dritte Grundsatz. Wo ist der Beweis? Der Beweis ist auch im Koran, wie der Sheikh hier sagt. وَالدَّلِيلُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Der Beweis von hier ist, auf Surah 2, Vers 193, und bekämpft sie allesamt, bis es keine Fitne mehr gibt. Ja, und die Religion Allahs herrscht. Was bedeutet hier Fitna? Ja, manche haben gesagt Verwirrung, manche haben gesagt Versuchung, Manche haben gesagt, Probleme und Schwierigkeiten. Hier in diesem Vers sagen die Mufassirin, die Tafsir-Gelehrten sagen, in diesem Vers bedeutet Fitna Schirk. Ja, bekämpfe den Schirk, bis es keinen Schirk mehr gibt. Ja, wann? Wenn du schwach bist. Ja, das ist auch wichtig. Ja, du bist gerade, du hast keine Kraft, keine Macht und du gehst gleich los, ich bekämpfe jetzt Schirk. Nein, nein, so funktioniert nicht. Ja. Bekämpfe den Schirk bedeutet nicht, dass du eine Waffe nimmst in der Hand und jeden tötest, dass du der Schirk macht. Nein. Bekämpfe ihn mit Worten und Tat. Das muss damit anfangen. Wie hat der Prophet den Schirk bekämpft? Er hat gesehen, was der Mushrikin mit seinen Sahaba gemacht hat. Warum hat er sie nicht getötet? Weil er hat anders den Schirk bekämpft. Er hat in die Leute, in die Herzen gesprochen. Er hat sie ermuntert, bis sie den Schirk verlassen haben und zum Iman gekommen sind. Und als sie diese Sache richtig verstanden haben und Allah Iman in ihre Herzen gepflanzt hat, hat Allah sie erhoben mit dieser Religion, subhanallah. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Ja, also kämpf gegen die Mushrikin, und Allah subhanahu wa ta'ala auch hier, macht keinen Unterschied. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, bekämpft nur diejenigen, die Engel anbieten. Nein. Er sagt, bekämpft alle, die Schirk machen. Ja, nicht nur die, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja nicht, okay, die, wo einen toten Sheikh anbeten, kein Problem. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ganz wichtig. Weil unsere Muslime haben ein Verständnisproblem. Und die Sache müssen wir aufklären, subhanallah. Bis dieser Schirk weggeht, subhanallah. Bis man nur noch Allah subhanahu wa ta'ala allein anbietet. Und dann, subhanallah, das Gute bei dem Sheikh, er sagt nicht einfach eine Sache und er bringt keine Beweise. Wir haben gerade verschiedene Sachen aufgezählt. Engel, Propheten, Salih, rechtschaffene Leute. Er bringt für jeden einzelnen Beweis. Aus Koran. Nur aus Koran. Subhanallah. Er sagt, وَالدَّلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Der Beweis, dass die Sonne und der Mond angebetet wird. Ist wichtig. Weil es ist nicht vorbei. Es gibt immer noch Leute, die Sonne und Mond anbeten. Er sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ. Er sagt, von seinen Zeichen ist der Tag und ist der Nacht und die Tag und die Sonne und der Mond. Von seinen Zeichen. Von wem Zeichen? Allahs Zeichen. Allah hat diese Sachen gemacht. Allah hat diese Sachen erschaffen. Er sagt, لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. Er sagt, wirf dich nicht vor der Sonne nieder und wirf dich nicht vor dem Mond nieder. Subhanallah. Bete nicht die Sonne an. Bete nicht den Mond an. Was dann? Er sagt, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ. Subhanallah. Er sagt, bete Allah an, derjenige, der diese beiden erschaffen hat. Wer hat mehr Recht, angebetet zu werden? Die Sonne und der Mond oder der sie erschaffen hat? Natürlich der sie erschaffen hat, subhanallah. Das ist wichtig. Sagt er, in kuntum iyyahu ta'budun, wenn ihr ihn anbetet. Subhanallah. Und das ist ein Beweis, dass es Leute gibt, die diese Sache immer noch anbeten. Und deswegen verbat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet während Sonnenaufgang und während Sonnenuntergang. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir kennen diese Überlieferung, während die Sonne aufgeht und während die Sonne untergeht, sollen wir nicht beten. Warum? Weil zu dieser Zeit erstmal die Shayatin beten und zweitens, diejenigen, die Sonne anbeten, werfen sich in dieser Zeit nieder. Aber die Sonne aufgeht und untergeht. Sozusagen ihr Gott kommt und ihr Gott geht. Subhanallah. Das Gebet und diese Sache ist ja, das Gebet ist allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und wenn wir beten, ist das für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollen wir kein Gebet in diesen Zeiten machen. Subhanallah. Dann sagt er weiter, وَالدَّلِيلُ الْمَلَائِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Der Beweis für die Engel ist, وَلَا يَأْمُرُكُمْ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Er sagt, und er gebietet euch nicht oder er befiehlt euch nicht an, euch die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Das ist ein Beweis, dass wir die Engel und die Propheten, normalerweise schon zwei Beweise fertig, aber er bringt für Propheten gleich nochmal einen Beweis. Er sagt, er gebietet euch nicht, sozusagen, es ist euch nicht erlaubt, Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Das ist in Surah 3, Vers 80. Und diese Sache, subhanallah, ist auch ein Beweis, dass es immer noch Leute gibt, die Engel anbeten und die Propheten anbeten. Ja, subhanallah, wenn es Leute gibt, die Sonne und Mond anbeten, Steine und Bäume, gibt es immer noch Leute, die Engel und Propheten anbeten. Er sagt dann weiter, وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَا. Er bringt jetzt extra Prophet. Er hat zwar schon hier Propheten erwähnt, dass wir nicht Engel und Propheten anbeten sollen. Aber er bringt nochmal extra Prophet. Und diese Aya ist gewaltig, subhanallah. Und es geht um Isa ibn Maryam, bei Jesus. Sagt, ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله سبحانه وتعالى wird am jüngsten Tag zu Isa عليه السلام sagen: يا عيسى, hast du zu den Leuten gesagt, nimm mich und meine Mutter als Gott neben Allah oder außer ihn? Subhanallah. Hast du das gesagt? Was dann? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Er sagt, makellos bist du, gepriesen seist du. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wofür ich kein Recht habe. Subhanallah. Ich kann nicht etwas sagen, wozu ich kein Recht habe. Sag, in كنت قلت فقد علمت. Wenn ich gesagt habe, dann sowieso, du weißt Bescheid. Ja, wenn ich sowas gesagt habe, du weißt Bescheid. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Du weißt, was bei mir abläuft, aber ich weiß nicht, was bei dir ist. Ja, du weißt, was bei mir ist, und ich weiß aber nicht, was bei dir ist. Innaka anta 'allam al-ghuyub. Du bist derjenige, der über das Verborgene Bescheid weiß. Subhanallah. Und das ist eine gewaltige Sache. Das ist ein Beweis für diejenigen, die immer noch Isa a.s. anbeten und die seine Mutter anbeten. Hier ist ein Beweis, dass die Propheten angebetet werden. Dass die Propheten angebetet wurden und dass die Propheten angebetet werden. Und dass sie leider in Zukunft immer noch angebetet werden. Und warum hat der Sheikh diese Eier genommen? Weil das ist eine Sache, die am meisten verbreitet ist unter den Christen. Sie beten Jesus an und sie sagen, nein, das ist nicht Jesus, sondern das ist Gott oder das ist Sohn Gottes und machen diese Problematik. Aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles schon im Koran erwähnt, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagt er hier weiter, وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ, der Beweis, dass rechtschaffene Leute angebetet werden, ja, dass rechtschaffene Leute angebeten werden, قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمة ويخافون عذابه. Das in Surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn. Und jene, die sie anrufen, was bedeutet das, und jene, die sie anrufen? Und jene sind die rechtschaffenen Leute, die im Grab sind, oder die auch noch am Leben sind. Was ist mit denen? Sie suchen selbst die Nähe von Allah. Ja? Das heißt, die rechtschaffenen Leute, die suchen selber die Nähe. Und die unwissenden Leute, die suchen die Nähe von den rechtschaffenen Leuten. Warum das? Das heißt, die Rechtschaffenen, die sagen Allah, Allah. Und die anderen sagen Hussein, Hussein. Ja? Hassan, Hassan. Oder andere Sachen, subhanallah. Allah sagt, sie suchen selber die Nähe ihres Herrn. Und wetteifern untereinander, wer von ihnen am nächsten sei. Die rechtschaffenen Leute, die wetteifern, wer ist näher zu Allah subhanahu wa ta'ala, und hoffen auf sein Erbarmen und fürchten seine Strafe. Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist zu fürchten. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier eine gewaltige Sache, weil diese Leute, die angebetet werden, sie beten Allah subhanahu wa ta'ala. So ist es auch mit den Engeln, so ist es auch mit den Propheten, so ist es auch mit allen, das angebetet wird. Alles betet Allah subhanahu wa ta'ala und alles dient zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt ja, der Beweis, وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ, der Beweis, dass Bäume und Steine angebetet werden, قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ ثَالِثَةَ الْأُخْرَى. Und das ist jetzt interessant, das ist in Sure 53, 19-20, er sagt, habt ihr denn nicht, oder ja, habt ihr nun Al-Lat und Al-Uzza gesehen und Al-Manah, der dritte von den anderen? Was sind diese Namen? Wer ist das? Das klären wir inshallah mal auf, wer diese Sachen sind, weil wir lesen das, wir wissen gar nicht, subhanallah, wir wissen gar nicht, was diese Namen zu bedeuten haben. Erstmal, Al-Lat war ein Götze in Taif. Ja, Taif, das sind die Leute von Aisha, sozusagen. Taif, der Professor sagt, deine Leute haben wir Schaden zugefügt. Ja? Auf jeden Fall, das ist eine Stadt, so circa 70 Kilometer so ungefähr von Mekka entfernt. Da ist der Prophet Sassam hingelaufen, ja, nebenbei. Es war eine Götze in Taif, ja, in der Wüste auf einem Hügel, ja. Und es war zu einem Haus gemacht und das Haus hat eine Zierung. Ja, erinnert an was? Ja, wie ein Haus und drüber ist so ein Tuch. An was erinnert das? Und was noch? Die Kaaba. Ja, die haben so eine Sache gemacht. Ja, und drumherum war ein Hof, ja, so ein Gelände und es hat und hatte Wächter gehabt. Und sie haben dieses Haus bzw. diesen Stein angebetet und es war aber keine Qibla oder ein Ort, wo sie Tawaf gemacht haben oder so. Sie haben einfach, da war ihr Gott und da haben sie angebetet. Ja? Und es wird auch in einer anderen Qira'a, Leseart, wird auch Al-Lat gesagt. Hier gibt es Al-Lat und dann gibt es, das ist Ta, doppelt Al-Lat. Sozusagen. Und man sagt, Allah mit doppelter T war ein rechtschaffener Mann. Und dieser rechtschaffene Mann, er hat sich um die Pilgerer gekümmert. Er hat den Pilgerern, die von dort kamen, nach Mekka kamen zum Pilgern, hat er Essen und Trinken gemacht. Und es war schon früher bei den Arabern so, das war eine Ehre, derjenige, der sich um die Pilgerer kümmern durfte, der hatte eine Ehre, eine große Verantwortung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder wollte das machen. Und er war ein rechtschaffener Mann und er hat sich um die Pilger gekümmert, um ihr Essen und Trinken und so weiter. Und die Leute haben ihn gekannt als rechtschaffenen, guten Mann. Und als er gestorben ist, haben sie auf sein Grab dieses Haus gebaut. Ja? Und dann und dann ist der Shaitan natürlich gekommen und Stück für Stück hat sie anbeten lassen. Das ist erstmal Al-Lat. Zweite ist Al-Uzza. Al-Uzza ist ein Bau, auch sowas wie ein Bau, ein Teil zwischen Mekka und Taif. Ja, wir hatten Taif und jetzt dazwischen gibt es auch noch eins. Ja, dazwischen. Und die hatte, das war ein Baum, entschuldigt, es war ein Baum und drumherum hatte es einen Bau. Ja, ein Baum, so ein großer Baum halt. Und drumherum so haben die so eine Mauer gebaut und sie haben, auf diesem Baum haben sie auch eine Zierung gemacht. Subhanallah. Sie haben die auch bedeckt und so. Und in diesem Baum war ein weiblicher Djinn, ein Shaitan, ja, eine Shaitane, ein weiblicher Shaitan sozusagen war da drin und der hat zu den Leuten geredet. Nebenbei, ja, das ist, ihr kennt Orakel, ja, was man aus den Filmen so kennt, was die Leute sagen, ich gehe zum Orakel, ja, und dann fragen sie irgendwelche Bäume, ja, fragen sie irgendwelche Sachen. Ja, das kommt davon, weil der Shaitan versteckt sich in dieser Djinn, dieser Djinn versteckt in diesem Baum und der geht. Und einer kommt vielleicht mal da an diesem Baum, der ist verzweifelt, sagt, was soll ich machen? Auf einmal redet der Baum. Und die denken, oh, der hat mir eine Lösung gegeben, beten wir den an. Subhanallah. Allah. Und der Shaitan denkt sich, oh, schön, Alhamdulillah, beten mich an, die bringen mir Essen und Trinken und so. Was noch, was will er sonst? Und die haben auf jeden Fall diesen Baum angebetet. Und sie dachten halt, dass dieser Baum ihn Gutes machen würde und dass es Gott wäre. Und diese Sache ist immer noch vorhanden. Ja, bei den Indianern oder bei die Leute, die in den Wäldern leben, die irgendwelche Bäume anbeten und sagen, ja, das ist eine gewaltige Sache, darauf müssen wir achten und so weiter. Und dieser Götze war extra für die Quraysh. Ja. Also Al-Uzza war speziell für den Quraysh und die Leute, die halt mit ihnen gelebt haben und im Kreis. Ja. Also die Taif, die hatten ihre eigene, dann von, die Leute von Quraysh, ihr Götze, also ihr Obergötze, sagen wir mal, war Al-Uzza. Dann der dritte von ihnen, Al-Manah, war ein großer Fels, ja, in der Nähe von dem Berg Qudayd. Der ist so zwischen Mekka und Medina ungefähr, also in andere Richtung. Zwischen Mekka und Medina. Und dieser Götze war für den Stamm von Khuzaima und Al-Jawz und Khazraj und so weiter. Und zu dieser Stelle, zu diesem Fels, die haben auch das Gleiche da gemacht, auch haben sie Zierungen drum gemacht und Wächter und so weiter. Und zu diesem Platz sind aber auch viele hingepilgert. Anstatt sie nach Mekka gegangen sind, sind sie dahin gegangen und haben da gepilgert, subhanallah. Und haben Sachen gebracht und haben diese Sache angebetet, subhanallah. Jetzt ist natürlich eine schöne Angelegenheit, als der Prophet, das ist jetzt wegen der Beweis, dass Steine und Bäume angebetet wurden und immer noch angebetet werden, subhanallah. Und als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, natürlich Mekka erobert hat und eine Großmacht war sozusagen, dann hat er diese drei Götzen zerstören lassen. Erstmal hat er Al-Mughira ibn Shu'ba und Abu Sufyan nach Taif geschickt. Zu wem? Zu Lad. Al-Lad. Und haben die zerstört, haben sie alles kaputt gemacht. Dann hat er Khalid ibn Walid zu Al-Uzza geschickt. Wer war Al-Uzza? Wo war das? Der Baum mit dem Djinn. Khalid ibn Walid, der wollte den Baum töten und er kam ein Djinn. Er hat den Djinn noch getötet und den Baum. Hat er kaputt gemacht. Er hat alles kaputt gemacht. Alhamdulillah. Und Ali ibn Abi Talib hat er dann nach Al-Manah geschickt und er hat dieser Fels auch kaputt gemacht. Alhamdulillah. Und subhanallah, überlegt euch mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, diese Sachen sind kaputt. Ja? Es gibt trotzdem noch Leute, die Steine und Dinge anbeten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt aber trotzdem, er sagt trotzdem, dass ein Zeichen der Stunde ist, dass die Leute wieder Al-Lat und Al-Uzza anbeten werden. Die werden das wieder bauen. Ja? Die werden wieder die Sache abgötzen und die werden diese wieder anbeten. Subhanallah. Die werden so in dieser Jahal wieder zurückkehren, dass sie diese Steine und diese Bäume anbeten. Aber subhanallah, wir sehen, wo sind diese Bäume jetzt? Wo sind diese Steine jetzt? Ha? Sie sind dem Boden gleich gemacht. Wenn sie Götter wären, könnten sie sich selber beschützen. Wenn sie jemanden was nutzen könnten, würden sie sich selber nutzen. Ha? Wenn sie jemanden schaden könnten, würden sie jemand anders schaden. Sie können nicht. Ha? Weil subhanallah, Steine und Bäume, die sind auch Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind auch Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aus Steinen fließt Wasser. Subhanallah. Aus Steinen, wir kennen diese Verse. Es gibt manche Steine, aus ihnen entspringt Wasser. Oder sie spalten sich aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Steine, sie fürchten sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sie werden leider angebetet. Subhanallah. Und er sagt auch, und das ist jetzt interessant hier, ein Beweis für dass Bäume angebetet werden, ist der Hadith von Abi Waqid al-Laythi. Radiallahu anhu. Und es ist ein bekannter Hadith, wo er sagt, wir sind mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gerade rausgegangen zum Kampf. Und wir waren ein Volk, wir sind gerade zum Islam gekommen. Wir waren gerade noch in Kufr, wir haben gerade Schirk verlassen. Ja? Die haben gerade Islam angenommen und die gehen schon gleich kämpfen mit Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann kommen die an einer Stelle vorbei, wo die Mushrikin ihre Schwerter aufhängen, ja, an einem Baum, um Baraka von ihm bekommen, um Segen zu bekommen. Ja. Er sagt, die Mushrikin pflegten Bäume zu haben, denen sie sich zuwandten, an denen sie ihre Waffen anhängen und sie pflegten sie zu rufen. Und diese Bäume haben sie Dhatu Anwat genannt. Dhatu Anwat kann man übersetzen mit etwas, wo etwas aufgehangen wird. Ja. Oder ja, also ein Wesen, wo etwas aufgehangen wird, wovon man Segen erhofft. Ja? Das ist nicht neu. Ja, das gab es schon vorher. Und heute gibt es immer noch Leute, die ihr Scheich stirbt und dann gehen sie an das Grab, die nehmen diese Sand und streichen auf sich. Ja? Oder die sehen ihr Scheich und die sagen, oh, mashallah, streichen und machen dann so und denken, die kriegen Baraka. Baraka ist nur von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht von irgendeinem Menschen. Ja? Die gehen und reiben und machen und putzen und tun, subhanallah, so in der Hoffnung, dass sie das machen. Jetzt, subhanallah, dann sind die daran vorbeigelaufen und dann haben die haben gerade Islam, die wissen nichts. Ja? Die sagen, wir haben Islam angenommen, khalas, wir gehen mit dir. Und dann haben sie das gesehen, ja, dass sie ihre Schwerter da anfangen. Die haben gesagt, ja, Rasulullah, mach uns ein Dhatu Anwat, mach uns auch so einen Baum, wo wir unser Ding auffangen können, wie die haben. Der Prophet ist richtig sauer geworden. Er hat gesagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja, der Prophet, wenn er sauer wurde oder etwas sozusagen krass fand, dann hat er Allahu Akbar gerufen oder er sagte Subhanallah. Und er sagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, das sind Sunnen, das sind Wege, die Leute schon vor euch gemacht haben. Das sind die Sachen, die die Leute vor euch gemacht haben. Sunnen, Wege. Er sagt, und dann sagt er, genau das, was ihr gesagt habt, haben die Kinder Israels, die Leute von Israel, Ben Israel, zu Musa gesagt. Was haben die gesagt im Koran? Also guck mal, das ist schon heftig. Also das kann man noch, das ist noch eine Stufe drunter, was die gemacht haben. Die Leute von Musa a.s., was ist passiert? die wurden hinter ihnen war Pharaon. Ja? Dann haben die gesagt, oh, wir schaffen das nicht. Musa hat gesagt, kein Problem, wir schaffen das. Allah hat ihm eingegeben, macht den Stab in das Wasser. Er haut ins Wasser, das Meer teilt sich in zwei. Ist schon heftig. Sieh mal ein Meer, das sich in zwei teilt. Macht das mal heute einer mit moderner Technik. Schafft er nicht. Ja? Macht, teilt sich in zwei. Die laufen durch das Wasser. Hinter ihnen Pharaon, Wasser verschlingt sie. Sie sind gerettet, sagen Alhamdulillah. Laufen keine zwei Meter. Die sehen, dass die Leute einen Baum anbeten. Sagen, ja Musa, mach uns einen Gott, so wie die Götter haben, so wie sie Götter haben. Stell dir vor, du wirst gerade, oder machst du direkt weiter Schirk. Du sagst, ja Musa, mach uns einen Gott, so wie die Götter haben. Dann sagt Musa, ihr seid ein, wahrlich, ihr seid ein unbelehrbares Volk, steht hier, ein unwissendes Volk. Ja, ihr hört einfach nicht. Also, ja, Allah hat euch gerade gerettet, der Einzige, und ihr wollt noch mehrere Götter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr habt genau das gleiche gesagt zu mir, was die zu Musa gesagt haben. Mach uns einen anderen Gott, wie die einen Gott haben. Subhanallah. Und er sagt, ich wünschte, dass ich erst danach zum Islam gekommen wäre. Subhanallah. Er hat das natürlich nicht gewusst. Und hier ist ganz wichtig, sie beide, die Leute von Musa und die Leute von die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben keinen Kufr gemacht. Weil sie haben nicht angebetet. Sie waren unwissend. Er sagt, antum qawmun tajhalun. Ihr seid unwissende Leute. Ja, dann hat Musa Asim ihnen das erklärt. Prophet Asim hat ihnen gesagt, guck mal, das geht nicht, was ihr macht. Allah ist Allah, ihr könnt nicht sowas sagen. Khalas, sie haben nicht Schirk begangen, weil manche sagen, guck mal hier, die Sahaba haben Schirk gemacht. Ja, niemals. Keiner von den Sahaba hat jemals Schirk gemacht. Ja? Nachdem er Islam angenommen hat, keiner von ihnen hat jemals Schirk gemacht. Subhanallah. Das ist wichtig. Diese Sache. Auf jeden Fall. Ist das ein Beweis, dass es immer noch Leute gab, oder es gegeben hat und immer noch Leute gab, die Bäume angebetet haben. Und die Bäume, anbieten. Der Hadith ist in Tirmizi und Sunan und Ibn Ibn Hajar und Ibn Hibban, alle als Sahih eingezeichnet, auch bei Sheikh Albani ist als Sahih eingezeichnet. Und Subhanallah, das bringt uns zu einer folgenden Erklärung. Ja, diese Sachen, was wir jetzt gelernt haben, besonders der Hadith, was können wir daraus lernen? Erstens, die Gefahr der Unwissenheit in Tawhid. Gefährlich, weil die haben nicht gewusst, und haben gesagt, mach uns einen Gott, wie die haben. Das ist gefährlich, wenn du nicht weißt, was Tawhid ist. Deswegen lernen wir Tawhid. Deswegen ist Aqidah wichtig, diese Glaubensgrundlage. Weil wenn du nicht weißt, dann fällst du leicht in Schirk. Und dann machst du Kufr und du weißt nicht, Mann. Subhanallah. Deswegen, man muss den Tawhid und auch das Gegenteil Schirk lernen. Du musst wissen, was gut ist und was böse, um zu unterscheiden. Wenn du nur gut lernst und du weißt nicht, was böse ist, kannst du nicht unterscheiden. Du musst At-Tawhid und du musst das Gegenteil, Ash-Shirk, musst du auch lernen. Also erstens, die Gefahr der Unwissenheit in Tawhid. Zweitens, die Gefahr der Nachahmung der Götzendiener. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einem Volk ähnelt, der ist von hin. Warum die Gefahr von Nachahmung der Götzendiener? Weil die wollten auch das Gleiche haben. Ja? Die haben gesagt, mach uns das, was sie haben. Nachahmung, sie wollten Nachahmung. Und das ist eine Eigenschaft gewesen. Deswegen hat er gesagt, das ist eine Sunnan. Ja? Das sind Wege, was die Leute vor euch gemacht haben. Sie haben immer nachgemacht. Meine Väter haben gemacht, meine Cousins haben gemacht, meine Brüder. Ich mache auch so. Ja? Und Subhanallah, was mich gerade erinnert, Khalid ibn Walid. Ja, der Islam ist gekommen, 20 Jahre später hat er das Islam angenommen. 20 Jahre später. Die haben gesagt, ja, Khalid. Ja, nach dem Prophet ist gestorben, als er alt geworden. Sagt, was hat dich daran gehindert? Ja, das Islam, warum hast du dagegen, was hat dich so lange gebraucht, dass du Islam annimmst? Guck mal, und er hat gesagt, radiallahu an, er hat gesagt, Allah, wir haben nie gedacht, dass unsere Älteren falsch liegen. Wir hätten nie gedacht, dass sie falsch wären. Die haben gesagt, wir haben nachgemacht. Schaut mal, wie gefährlich das ist, Nachahmung und nicht selber zu denken. Er hat gesagt, wir haben. Und dann, als er älter war, da war er jung, als wir älter waren und die Älteren waren weg, wie waren dann die Älteren? Dann haben wir angefangen nachzudenken, haben gesagt, das ist falsch, das ist richtig. Subhanallah. Ja, und die dritte Sache ist, Segen suchen bei solchen Sachen ist Schirk. Ja? Segen suchen, dass man Segen sucht, bei irgendeinem Gegenstand, ja? Sagt, ich suche da Segen, ich nehme da Segen. Schirk, subhanallah. Außer das, was Allah herabgesandt. Wenn Allah gesagt hat, in dieser Stein findest du Segen, findest du Segen. Wenn nicht, dann findest du nicht. Subhanallah. Und das sind die Sachen. Das ist das, was Omar auch den Leuten klar machen wollte. Als er den Hajar al-Aswad geküsst hat, in der Ecke. Und was hat er? Er hat laut gerufen. Er sagt, wenn ich nicht wüsste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, hätte ich nicht gemacht. Ich mache nur, weil er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, um seine Sunna zu wahren. Denn wahrlich, du bist nur ein Stein. Obwohl er Stein vom Paradies. Er sagt, du bist nur ein Stein. Was soll ich mit dir? Warum soll ich dich küssen? Ich kriege keinen Segen von dir. Allah gibt mir Segen. Ich mache nur, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Subhanallah. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, die wir hier lernen müssen. Und wir schließen inshallah mit der vierten Regel ab. Dann haben wir alle vier Regeln, alle vier Grundsätze abgeschlossen. Sheikh sagt, أَنَّ مُشْرِكِي زَمَنِنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Er sagt, die Mushrikin, die Götzenanbeter in heutiger Zeit, und der Sheikh hat vor 500 Jahren gelebt, er sagt, in seiner Zeit, sagt, sind schlimmer als die Mushrikin zur Zeit vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Er sagt, لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخُلِسُونَ für Schidda. Er sagt, weil die vorher waren, sie haben Allah, wenn es ihnen gut geht, ihm etwas beigesellt. Sie haben Schirr gemacht. Aber wenn sie Probleme hatten, haben sie alles andere weggelassen, nur Allah allein angebetet. Subhanallah. Er sagt dann, وَمُشْرِكُ زَمَنِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمْ. Er sagt, die Götzen, die ihnen heute gezeigt, egal ob sie gut geht oder schlecht geht, die beten immer ihre Götze an, subhanallah. Ob es ihnen gut geht oder schlecht, für Racha oder Shidda. Egal, ihnen geht es schlecht. Sogar, subhanallah, Sheikh Fawzan, er sagt, als Erklärung hier, er sagt, sogar heute ist so, wenn es ihnen gut geht, sie beten ihren Götzen nicht so sehr an. Und wenn es schlecht geht, dann verfallen sie noch mehr in ihre Götze rein, subhanallah. Ja? Wenn sie Probleme haben, dann sagen sie, oh mein Sheikh, und haben küssen das Foto und sagen, hilf mir, ich habe viele Probleme und weinen und so. Ja, subhanallah. Das ist eine gefährliche Angelegenheit, subhanallah. Er sagt, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Er sagt, wenn sie auf dem Wasser sind, die Mushrikin von vorher, wenn sie auf dem Wasser waren mit dem Schiff unterwegs und das Schiff hat Probleme gemacht, dann was ist passiert? Auf einmal alle waren Muslimin. Alle Mu'minin hoch 10. Die waren Muhsinin, Mukhlisin, mehr viel mehr. 100%. 1000%. Die haben Dua gemacht und geweint und ganz ehrlich aber. Nicht einfach so aus Spaß, wie manche das machen würden. Aus ehrlich. Dann, weil Allah barmherzig ist und weil Allah, wenn man ihn alleine anbetet, erhört, rettet er sie und kaum sind sie auf dem Land, machen sie wieder Schirk. Und kaum sind sie auf dem Land gerettet, machen sie wieder Schirk. Subhanallah. Aber diese Art von Mushrikin, sagt der Sheikh hier, ist besser als die Leute von heute. Selbst die Leute von heute, die haben nicht mal Götzen. Was sagen die? Es gibt keinen Gott. Früher, die haben gesagt, gib Gott, aber mehrere Götter. Heutzutage gibt kein Gott. Die sind noch intelligenter geworden, mashallah. Ja? Noch intelligenter. Subhanallah, wenn die im Flieger sitzen, wenn es dich gibt? Wenn es dich gibt. Ja, wir kennen das. Oh Gott, wenn es. Das heißt, da ist irgendwas, aber ich glaube eigentlich nicht dran. Sagen, oh Gott, wenn es dich gibt. Ja? Da kommt der Glaube, aber der kommt nicht durch. Die Mushrikin früher, wenn sie heute leben würden und das Flugzeug stürzt ab, die hätten gleich gesagt, ja Allah, ja Allah. Ja. Die hätten nicht gesagt, Lat oder Uzza, hätten sie vergessen. Aber heute, sogar heute, subhanallah, nicht nur das, das sind noch die Guten von heute, wenn die sagen, oh Gott, wenn es dich gibt. Nein, nein. Die Schlimmen, die sagen, zu demjenigen, der sagt, oh Gott, wenn es dich gibt, sagen die, dein Gott kann dir heute auch nicht helfen. A'udhu billah. Der Flugzeug stürzt ab, Schiff ist am Sinken, der sagt, dein Gott kann dir heute auch nicht helfen. Subhanallah. So ist unsere Gesellschaft geworden. So schlimm ist diese Sache geworden, subhanallah, dass man so krass Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet, dass man so krass das Dasein von einem höheren Wesen verleugnet, dass man sagt, nee, es gibt nichts, wir sind aus Zufall entstanden. Ja, subhanallah, wir kennen all diese Bilder aus dem Internet, wo steht, da ist ein Mensch und seine ganzen inneren Organe da und dann steht drüber, ist aus Zufall entstanden und rechts nebendran ist eine Playmobil-Figur und sagt, hat einen Schöpfer. Ja, subhanallah, so weit sind wir gekommen. Ja? Du siehst die Erde und die Himmel und die Engel auf einer Seite, die Leute sagen, aus Zufall. Ja? Und du siehst ein Playmobil-Haus, als ein Kind gebaut hat, sagt, muss jemand gebaut haben, kann nicht aus Zufall entstehen. Guck mal, wie krank wir geworden sind. Wie krank unsere Gesellschaft geworden ist, subhanallah. Wie kann man so weit gehen und sagen, nee, also ich bin durch Zufall entstanden. Ja, nee, mindestens du bist aus Affe gekommen, wenn du schon so viel redest. Aber die sagen, wir sind von Affen entwickelt und so. Eine gute Antwort ist, du bist von Affen, und aber ich bin von Adam und Hawa. Und dann, subhanallah, diese Sache ist gewaltig und diese Sache ist Katastrophe. Und leider gibt es auch unter den Muslimen, die diese Sache auch schlimmer machen. Nicht nur die Ungläubigen. Ja? Nicht nur die Ungläubigen. Und der Sheikh, das ist ganz wichtig, er redet hier nicht von Nicht-Muslimen. Er redet von Muslimen, die Sheikh machen. Ja? Ja, die Leute sagen, ja Abdul Qadir, ja Hussein, ja Sohn. Wenn die in die Flugzeug abstürzen, die sagen nicht ja Allah, die sagen ja Abdul Qadir. Wenn die Schiff versenkt, die sagen ja Hussein. Ja? Wenn so, sagen sie ja Sheikh Nazim. Ja Sheikh so und so. Ja Sheikh so und so. Wo ist Allah? Allah muss bei dir an erster Stelle kommen. Im Guten und im Schlechten. Wenn du Allah kennst im Guten, so kennt er dich im Schlechten. Wenn du Allah bewahrst im Guten, so bewahrt er dich im Schlechten. Subhanallah. Wenn du Allah anbetest im Guten, dann Probleme hast im Schlechten und anbetest, Allah wird dich anhören. Allah wird dir deine Antwort geben. Subhanallah. Aber wenn du schon Schirk machst im Schlechten, im Guten, und wenn noch mehr Schirk im Schlechten machst, was erwartest du am jüngsten Tag von Allah subhanahu wa ta'ala? Welchen Ausgang erwartest du von Allah subhanahu wa ta'ala? Dass du sagst, ja Allah, wir haben die nur genommen, dass wir als Vermittler... Nein, gib nicht diese Ausrede. Gib nicht, es gibt keine Ausrede, subhanallah, die dich vor dieser Sache retten kann. Taib, inshallah, möge Allah uns bewahren und inshallah zu rechtschaffenen Gläubigen machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unseren Kindern verzeihen und uns im Paradies wieder vereinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Brüdern auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Brüdern und Schwestern, die als Flüchtlinge hier sind, ihnen helfen, unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Brüdern in Syrien und an allen Kriegsgebieten und allen schwierigen Situationen helfen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und jetzt